Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 970, an Schiller. Möchten Sie mir das rochlitzische Stück Lorenz Stark und die beiden anderen wieder zukommen lassen, so würde ich für die Zukunft einiges überlegen und einleiten, nächstens mündlich mehr, den 28. Oktober 1804. Goethe.